Erster Judas ist ein Diener von Jesus Christus. Er ist auch der Bruder von Jakobus. Er schreibt an die Leute, die Gott liebt. Gott beschützt sie für Jesus Christus. Zweiter, ich wünsche euch viel Barmherzigkeit, Frieden und Liebe. Dritter, ich wollte euch über unseren Glauben schreiben. Aber ich muss euch sagen, kämpft für den Glauben. Dieser Glaube ist für immer. Vierter, denn einige schlechte Menschen haben sich eingeschlichen. Sie missbrauchen Gottes Gnade für ihr Leben. Sie sagen, dass Jesus Christus nicht unser Herr ist. Fünfter, ich will euch daran erinnern, Gott hat sein Volk aus Ägypten gerettet. Aber später hat er die Menschen vernichtet, die nicht glaubten. Sechster, auch die Engel haben nicht auf Gott gehört. Sie haben ihren Platz verlassen. Gott hält sie in Finsternis gefangen. Sie warten auf das Gericht. Siebter, Sodom und Gomorra waren auch böse Städte. Die Menschen dort haben schlimme Dinge getan. Gott hat sie mit Feuer bestraft. Das ist ein Beispiel für uns. Achter, auch diese Träumer machen ihren Körper schmutzig. Sie achten nicht auf Gottes Macht. Sie reden schlecht über Gottes Herrlichkeit. Neunter, der Engel Michael stritt mit dem Teufel. Es ging um den Körper von Moses. Aber Michael hat den Teufel nicht beschimpft. Er sagte, der Herr soll dich bestrafen. Zehnter, diese Leute reden schlecht über Dinge, die sie nicht kennen. Sie wissen nur, was Tiere wissen. Das bringt sie ins Verderben. Elfter, es ist schlimm für sie. Sie sind wie Kain, der seinen Bruder tötete. Sie sind wie Bileam, der für Geld schlechte Dinge tat. Sie sind wie Korach, der gegen Moses rebellierte. Zwölfter, diese Leute sind wie Flecken bei euren Festen. Sie denken nur an sich selbst. Sie sind wie Wolken ohne Wasser. Der Wind treibt sie weg. Sie sind wie Bäume ohne Frucht, die tot sind. Dreizehnter, sie sind wie wilde Wellen im Meer. Sie zeigen ihre Schande. Sie sind wie Sterne, die sich verirren. Für sie ist ewige Dunkelheit bestimmt. Vierzehnter, Henoch, der siebte Mann nach Adam, hat über sie gesagt, der Herr kommt mit vielen heiligen Engeln. Fünfzehnter, er wird alle Menschen richten. Er wird die Gottlosen für ihre bösen Taten bestrafen. Sie haben schlimme Dinge gesagt. Sechzehnter, diese Leute beschweren sich immer. Sie tun, was sie wollen. Sie reden großspurig. Sie loben andere, um etwas zu bekommen. Siebzehnter, ihr aber, liebe Freunde, denkt an das, was die Apostel von Jesus Christus gesagt haben. Achtzehnter, sie haben gesagt, in der letzten Zeit werden Leute kommen, die spotten. Sie tun nur, was sie wollen. Neunzehnter, diese Leute spalten sich ab. Sie denken nur an sich selbst. Sie haben keinen Geist. Zwanzigster, ihr aber, liebe Freunde, werdet stark in eurem Glauben. Betet im Heiligen Geist. 21. Bleibt in der Liebe Gottes. Wartet auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Er wird euch ewiges Leben geben. 22. Helft den Menschen, die zweifeln. Rettet andere. 23. Holt sie aus dem Feuer. Habt Angst vor der Sünde. Verabscheut sogar die Kleidung, die von Sünde schmutzig ist. 24. Gott kann euch vor dem Fallen bewahren. Er kann euch ohne Fehler vor seine Herrlichkeit bringen. Dann werdet ihr jubeln. 25. Gott allein ist unser Retter. Durch Jesus Christus gehören ihm Herrlichkeit, Macht und Stärke. Das war schon immer so und wird immer so sein. Amen.